Das Wasser ist gebrochen, das Haar ist schon in Sicht. Ein Junge oder Mädchen, ach, das sehen wir jetzt noch nicht. Ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-le, ladi-di-ladi-lo. Die Schwester hat die Ruhe weg, es ist doch gleich soweit. Ich möchte auch gern was tun dazu und sitz nervös dabei. Ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-le, ladi-di-ladi-lo. Dann hören wir ein Schreien, nun muss der Rotwein her. Ein Mensch ist da, die Menschheit hat nun ein klein Menschlein mehr. Ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-lo, ladi-di-ladi-ladi-le.